Leute, kommt mir nicht auf Partys mit irgendeinem Scheiß, kommt mir nicht mit eurem Koks an, kommt mir nicht mit irgendwelchem Scheiß wie MDMA oder irgendwas. So, ich brauche nur mein Guarana und mein Weißwein, Leute, ja? Und mehr brauche ich nicht. Da wird ein bisschen Guarana, ich nehme dann Teelöffel, manchmal nehme ich auch sogar so einen richtigen, also einen größeren Löffel, hau dann ein Ding, so eine Kelle rein in den Tee, in den Weißwein, trinkt das und dann bin ich gut drauf, da brauche ich euren Scheiß nicht, ja? Und dann denkt man drüber nach, so an alle die Leute, die auch immer mir irgendwelche Vorwürfe machen und meinen Namen in aller Öffentlichkeit durch den Dreck ziehen, so, mir reicht's. Glow up, Dinero, ich bin voller Guarana, voller Guarana, ich bin voller Guarana, voller Guarana, ich bin voller Guarana, voller Guarana, voller Guarana, voller Guarana, ich bin voller Guarana, voller Guarana, ich bin voller Guarana, voller Guarana, ich bin voller Guarana, voller Guarana, voller Guarana, voller Guarana. Selbst die Dudes aus Guantanamo, Guantanamo, sippen Guarana hoch. Ich rauch kein Marihuana, Bro. Ich sipp mein Guarana, Bro. Komm mir nicht mit Koks an, komm mir nicht mit Koks an. Nein, dafür Guarana ist viel besser als ein Nasenkoks, Mann. Du bekommst es nicht am Hochstand, sondern nur im Kräuterladen. Ob du es glaubst oder nicht, Bruder, MDMA ist nur Folterware. Glaub mir, ich brauch keine weiße Leine. Ich brauch nur weißen Wein. Mein Körper kribbelt und meine Haut, yo, was? Ich bin drauf, yo, ich bin, du, ich bin drauf, du, ich bin voller Guarana, voller Guarana, ich bin voller Guarana, voller Guarana, ich bin voller Guarana, voller Guarana, voller Guarana, voller, voller Guarana, ich bin voller Guarana, voller Guarana, ich bin voller Guarana, voller Guarana. Ich chille am Kiosk und kuppe mir der Kikos. Lass gut gehen, yeah, wie die Jünger Figos. Lass gut, ich pflücke Guarana in den Amazonas, yeah. Oder kopp es einfach auf Amazon. Ich exportiere den Shit aus Brasilien. Legaler Shit, yeah, für die Familie. Legal, Bro, krieg den Shit nach Hause und es klingelt. Heute wird abgeturnt, za-za-za, ich schlinge. Ich bin voller Guarana, voller Guarana, ich bin voller Guarana, voller Guarana, ich bin voller Guarana, voller Guarana, voller Guarana, voller, voller Guarana, ich bin voller Guarana, voller Guarana, ich bin voller Guarana, voller Guarana, ich bin voller Guarana, voller Guarana, voller Guarana, voller, voller Guarana, bra, bra, bra.